Bitiş yani. Guten Tag, ich heiße Mustafa Çelik und ich bin hier auf der Station als Assistenz, als tätig. Guten Und Tag, in Herr welchem? Doktor, ich habe Ihren Namen nicht verstanden. Können Sie bitte langsam wiederholen? Ja, ich heiße Mustafa Çelik und ich bin hier auf der Station als Assistenz, als tätig und würde gerne mit Ihnen das Anamnesegespräch durchführen. Ja, gerne, Herr Doktor Çelik. Ich Ja, freue mich, ja. okay. Kurz zum Ablauf. Ich werde Ihnen zuerst ein paar allgemeine Fragen stellen und danach werden wir über Ihre aktuellen Beschwerden sprechen. Okay? Einverstanden. Ja, wie heißen Sie? Mein Name ist Hermann Hesse. Hermann Hesse. Hesse, ja. Können Sie Ihren Vornamen und Nachnamen buchstabieren? Ja, der Vorname ist Hermann, schreibt sich HERMANN. Ja. Ja. Ja, okay. Und der Nachname ist Hesse, schreibt sich HESSE, Hesse. Ja, okay, Herr Hesse. Wie alt sind Sie? Ich bin 70 Jahre alt jetzt. 70. Wann sind Sie genau geboren, Herr Hesse? 2. März 1953. 53, okay. Wie viel wiegen Sie? Ungefähr 80 Kilo. 80 Kilo. Und wie groß sind Sie, Herr Ich war Hesse? mal 1,80 Meter groß, ja. 1,80 Meter, okay. War ich mal, aber vielleicht habe ich jetzt ein bisschen abgenommen von der Größe. Ja, okay. Wie groß sind Sie? Was kann ich für Sie tun, Herr Hesse? Herr Doktor, mein Hausarzt schickt mich zu Ihnen, und zwar muss ich jetzt ein bisschen ausholen über meine Beschwerden. Und zwar kann ich sagen, dass ungefähr seit Anfang des Jahres, also es war nach Weihnachten, Neujahr, hatte ich gemerkt, dass ich doch Schwierigkeiten habe mit der Luft. Es war nicht so früher, das habe ich gemerkt, als ich jetzt Treppen gestiegen bin. Also ich habe ein Haus, das hat 3 Stockwerke. Und früher war das kein Problem, hat man gemerkt, wenn ich in den 3. Stock gelaufen bin, dann hatte man gemerkt, dass das nicht so wie früher war, dass ich ein bisschen knapper in der Luft war. Und das Seit kommt jetzt, 6 Monaten können wir sagen, ja? ja, 5 Monate vielleicht, ja, 50 ungefähr. Und das habe ich dann einfach so, ja, zur Kenntnis genommen und dachte, ja, okay, ich bin auch älter geworden, vielleicht liegt es auch daran, dass die Kondition nicht gut ist. Aber es hat sich dann so langsam schleichend verschlechtert und ich konnte dann praktisch merken, dass ich da immer weniger Luft bekommen habe. Und seit 3 Tagen habe ich so starke Luftnot, nicht in Ruhe, aber sobald ich mich ein bisschen bewege, also wenn ich in den 1. Stock laufe, merke ich, dass ich schon knapp hier. Das hat sich deutlich verschlechtert in den letzten 3 Tagen. Da Seit bin ich 3 Tagen auch in Ruhe haben Sie Luft. in Ruhe nicht, aber Ja. bei kleiner Belastung, also wenn ich jetzt in ein Stockwerk steige, dann habe ich das massiv Luftnot. Und das war früher nicht so. Und deswegen bin ich zum Hausarzt gegangen, ja, heute Morgen. Und dann hat er mich abgehört, sagte er, ja, ich hätte Wasser in der Lunge und ich müsse ins Krankenhaus gehen. Ja, okay. Du hast etwas Richtiges gemacht, ja, Herr Heiße. Okay. Haben Sie beim Luftnot oder begleitenden Luftnot hatten Sie Husten auch? Also hat er mich auch gefragt. Ich muss sagen, vielleicht ein bisschen, aber nicht so stark. Kann ich nicht so bestätigen, dass ich jetzt starken Husten habe. Aber vielleicht huste ich ein bisschen mehr als früher, aber wenn dann Husten wenig. mit. Ja, okay. Haben Sie auch Auswurf? Nein, ich Haben habe Sie keinen bemerkt? Auswurf. Okay. Okay. Gibt es bestimmte Auslöser für diese Beschwerden? Ich meine, Sie haben schon gesagt, bei Belastung Richtig. haben Sie Ja. Luftnot. Ja. Gibt es andere Auslöser, haben Sie bemerkt? Ist mir sonst nichts aufgefallen, Herr Doktor. Okay. Haben Sie dagegen irgendwelche Medikamente eingenommen, Herr Hesse? Nein, ich habe mich einfach dann ausgeruht oder hab dann gestoppt. Ich wusste auch nicht, welche Medikamente dagegen helfen könnten. Okay, ja. Hatten Sie Unfall? Jetzt aktuell oder früher meinen Sie? In der letzten 6 Monaten meine ich Nein, habe ich keinen gerade. Unfall. Nein, nein. Okay. Okay, haben Sie Fieber, Schüttelfrost, Nachtschweiß oder Kaltschweißigkeit? Nein. Okay. Also jetzt nicht, ich habe mal im März mal eine Infektion gehabt, aber es war so eher so ein bisschen wie Grippe. Aber jetzt aktuell habe ich keine Probleme. Okay. Haben Sie Verstopfung oder Durchfall? Haben Sie bemerkt? Kann ich nicht sagen, nein. Okay. Sie haben schon gesagt, Sie fühlen sich müde, ja, richtig? Also nur wenn ich Luftnot habe, dann habe ich diese, Hm. dann habe ich dann, aber ansonsten kann ich jetzt nicht Okay. sagen, dass ich müde bin, nein. Okay. Wie ist Ihr Appetit, Herr Hesse? Normal, würde ich sagen. Mhm. Haben Sie Probleme beim Schlafen? Zum Beispiel, wenn Sie liegt flachen, kriegen Sie genug Luft? Was meinen Sie? Ich habe es nicht Wenn ganz Sie verstanden, Doktor, wenn Sie sagen. Was nochmal wiederholen? flach liegen, Flach, okay. kriegen Sie genug Luft? Was meinen Sie? Ich glaube, das geht, ja. Ja, Mhm. da habe ich keine großen Probleme bisher. Okay. Sonst haben Sie keine Probleme beim Schlafen, ja? Richtig? Eigentlich nicht, Herr Doktor, nein. Okay. Haben Sie in der letzten Zeit ab oder zugenommen? Nein, Herr Doktor, ungefähr Gewicht ist gleich mit 80, vielleicht ein, zwei Kilo hoch oder runter mal, aber ohne große Änderung. Okay. Haben Sie Herzrasen oder Herzstolpern? Ist mir nicht aufgefallen, nein. Okay. Okay, das ja. Haben Sie irgendwelche Vorerkrankungen? Ich meine Blutdruck oder Schilddrüsenstörungen Blutdruck ist gut bei mir, habe ich keine Probleme. oder Zuckerkrankheit vielleicht? Auch Zucker ist nicht bekannt. Ich hatte mal Gallensteine, bin da an der Gallenblase operiert worden, vor Mhm. ungefähr 20 Mhm. Jahren, bestimmt schon Was? her. Ja, vor 20 Jahren, ja. Ja. Und dann hatte ich ich hatte eine Hüftarthrose. Hüftarthrose, okay. Und da habe ich auch eine Prothese Prothese. bekommen, Prothese eine bekommen, okay. Totalprothese auf der rechten Seite und hatte dann nach der Operation auch eine Thrombose in den Beinen gehabt und muss dann für 3 Monate auch dann Spritzen machen gegen Thrombose. Nach der Operation, ja? Ja, das war nach der Operation, ja. Das Mhm. war jetzt auch schon ungefähr 5 Jahre, Mhm. glaube ich, so. Bis 6 Jahre. Zurzeit haben Sie bemerkt, geschwollene Beine oder gibt es Probleme bei der Beine? Bei Beine? Beine, nee, die sind jetzt nicht geschwollen, Herr Doktor. Die sind Okay. normal. Ja. Und keine Verfärbung oder Farbveränderung auf den Ist mir Beinen? Nein, auch nicht okay. aufgefallen, nein. Mhm. Okay, nehmen Sie irgendwelche Medikamente regelmäßig oder gelegentlich ein? Also manchmal Ibuprofen, wenn ich Beschwerden habe in den Gelenken. Ansonsten habe ich keine regelmäßigen Medikamente. Wie viel Milligramm Ibuprofen? Das ist Also wichtig. diese normale 400, die man auch kaufen kann. Okay. Haben Sie Allergien oder Unverträglichkeiten? Da ist mir nichts bekannt, nein. Okay. Rauchen Sie, Herr Hermann, Nein. Herr Hesse? Nein, nein. Sehr gut. Trinken Sie Alkohol? Aber nur gelegentlich am Wochenende vielleicht, wenn die Gesellschaft, ein Glas Wein vielleicht. Okay, gelegentlich können wir sagen. Gelegentlich, ja. Die nächste Frage ist eine Routinefrage. Haben Sie Erfahrungen mit den Drogen? Mit Drogen? Mit Drogen? Ja, Nein, ich mit meine Drogen habe ich Cannabis nichts zu oder tun ja, okay. gehabt. Okay, was machen Sie beruflich, Herr Hesse? Ich bin Jetzt? Rentner. Ja, aber früher? Da habe ich in einer Fabrik gearbeitet. Das ist die Fabrik heißt ATE. Wir Hm. haben Bremsen hergestellt für Autos, Bremsklötze. Bremsehersteller. Ja. Gibt es irgendwelche Substanz in dieser Fabrik, zum Beispiel Asbest, haben Sie schon mal gehört? Ich glaube, wenn Ich es glaube, das war gibt. mal früher so, ja. Also da haben sie umgestellt, aber früher haben die, glaube ich, mit Asbest Bremsen gemacht, ja. Aber in den letzten Jahren, wo ich gearbeitet habe, da war kein Asbest gewesen. Also. Okay, das verstehe ich. Sind Sie verheiratet? Ja, verheiratet. Okay. Wohnen Sie zusammen mit Ihrer Frau? Ja. Okay, das ist gut. Haben Sie Kinder? Ja, ich habe Hätte. Kinder, drei Kinder sind auch schon erwachsen, sind alle außer Haus. Ah, das ist wunderschön. Ich glaube, diese Kinder gesund sind. Die Ja, sind soweit welche? gesund, ja, also Okay, das ist gut. Kleinigkeiten nur, ja. Mhm. Treiben Sie regelmäßig Sport? Also nicht regelmäßig, nein, also wenn dann ich spazieren, wandern vielleicht. In der Familie gibt es denn die Falle von Krebs oder Erbkrankheit oder chronische Erkrankungen? Also Haben Sie daran erinnern? Ja. Krebserkrankungen ist jetzt keine bei meinen Eltern bekannt gewesen. Mein Vater hatte Herzprobleme gehabt, Vater. Lungenprobleme. Der ist dann auch an Herzschwäche gestorben. Und bei der Mutter hatte auch verschiedene andere Sachen, so Diabetes und auch Bluthochdruck, die hat dann ist am Schlaganfall gestorben. Es tut mir leid, ja. Und immer. Schon lange. Ja, wegen Schlaganfall, ja, gestorben. Ja. Ja, und Ihr Vater ist an Herz, Also insuffizient, Herzschwäche, vielleicht in ja. Herzschwäche gestorben, Ja, ja. das war dann die Aussage, dass das Herz nicht mehr gebrochen hat und gestorben dann. Okay, es tut mir leid. Nicht lange Okay. her. Ja. Möchten Sie etwas hinzufügen, Herr Hesse? Ich hatte noch irgendwas im Kopf, was ich sagen wollte, habe ich jetzt aber vergessen, glaube ich. Vielleicht kommt das noch im Laufe des Gesprächs. Okay. Okay, fühlen Sie sich müde? Sie fühlen sich kein müde, glaube ich. Haben Sie Brustschmerzen oder irgendwelche Schmerzen? Haben Sie bemerkt? Also, Herr Doktor, wenn Sie so fragen und ich genau überlege, dann habe ich schon so leichten Druckgefühl auf der linken Seite, auf der Brust hier. Das ist auch schon die ganze Zeit so, also in den letzten Monaten schon. Ich weiß jetzt nicht, ob das von dem Wasser kommt, was der Arzt jetzt festgestellt hat. Also, das habe ich gemerkt. Leichte Brustschmerzen im Also, es ist jetzt linken kein Teil, ja. Schmerz, in dem Sinne eher so ein Druckgefühl. Seit einem Monat, ja? Einige Monate, glaube ich, ja. Einige Monate, ja. Okay. Jetzt gibt es diese Schmerzen. Jetzt fühlen Sie sich diese Schmerzen Also jetzt? Schmerzen habe ich Ja, keine, Druckimpuls, ich meine, Druckgefühl Druckimpuls. habe ich ja, Ja, das ist okay. jetzt gleich, aber ich nehme jetzt keine Schmerzmedikamente dagegen ein. Okay. Ja, jetzt heißt, ich erkläre Ihnen, was ich machen werde Ah, jetzt. Doktor, es ist mir eingefallen. Ich habe Ja. auch was gesagt, wo Sie mich nach den Krankheiten gefragt haben. Also ich hatte mal als Kind auch eine Tuberkulose gehabt. Aber Ah, die ist dann okay. damals mit Medikamenten behandelt worden, da habe ich seitdem nie wieder was zu tun gehabt damit. Okay. Als Kind, sie war ja Ja. Tuberkulose gehabt, okay. Aber seit dieser Infektion haben Sie bisher kein Problem mehr? Hatten Sie Nee, nie kein wieder, Problem? nie wieder. Ja, Nee, das okay. ist mir eingefallen. Und an den übrigen Kinderkrankheiten hatte ich halt auch so Mumps und Röteln, Okay. Masern. Also ich hatte die üblichen Kinderkrankheiten auch gehabt. Herr Esse, jetzt machen wir so. Zuerst werde ich ein EKG durchführen, um möglicherweise Herzprobleme auszuschließen. Das ist wichtig für uns. Ja. Und dann ich überprüfe und dann werde ich Ihre Vitalparameter überprüfen. Na, was ist das? Was die Vitalparameter sind. Diese Parameter sind, ich meine, ich kontrolliere Ihre Herzfrequenz, Atemfrequenz, Blutdruck und Körpertemperatur. Außerdem überprüfe ich Ihre Sauerstoffsättigung. Werde ich ausführliche körperliche Untersuchung machen. Ja. Und dann Und dann nehme ich ein bisschen Blut für weitere Diagnostik. Und ja, und werde ich informiere Sie Schritt für Schritt, ja, und dann wir können zusammen über Ihre Situation sprechen, Was ist mit dem Wasser, Herr nachdem die Doktor? Muss man das ja, abziehen oder was meint meine der Hausarzt meinte, da Verbindung. muss man abziehen, das Wasser vielleicht? Ja, das höre ich gut. Ja, verbunden ist vielleicht. Ja, können Sie bitte wiederholen? Ja. Was ist mit dem Wasser? Der Hausarzt meinte, im Krankenhaus müsste man das Wasser abziehen. Wasser abziehen, ja. Zuerst werde ich diese Untersuchung und diagnostische Maßnahmen durchführen und dann werden wir uns entscheiden, ob es andere Maßnahmen benötigt ist. Okay, weil die Luft ja das Problem ist. Wissen Sie deswegen Ja, wirklich? das, aber nach meiner Meinung, ich bin mir ja nicht sicher, aber es kann eine Probleme wegen ihrer alten Arbeit sein, weil Asbest ist eine beschädigte Substanz für unsere Lungen. Es könnte sein, aber ich bin mir ja nicht sicher jetzt, ja. Zuerst wir müssen diese Maßnahmen erledigen. Verstehe. Ich dachte, Sie müssten das Wasser abziehen, weil der Hausarzt sagt, es sind jetzt über 1,5 Liter, 2 Liter Wasser in der Lunge. Und deswegen dachte ich, Sie müssten das jetzt abziehen jetzt, aber. Ja, das kann sein. Es gibt eine Krankheit, Pneumothorax, oder es gibt Wasser. Es kann Wasser sein zwischen Lungen und Brustkorb. Dieser Wasser kann diese Probleme verursachen. Aber wir wissen jetzt nicht sicher. Ja, zuerst wir müssen den Test Müssen machen. jetzt Untersuchungen machen, Ja. ja? Und außerdem können wir ein Röntgenaufnahme von Brustkorb machen, auch natürlich. Und ja, das war. Alles klar, einverstanden, Herr Doktor. Machen Sie, Ja. was Sie für richtig halten. Ja, ich Ja, vertraue. ich werde machen. Haben Ja. Kollegen andere Fragen? Vielleicht, ich habe viel vergessen. Ja. Nein, das ist gut. Ein So. weniger Fragen. Ja. Genau. Was gibt es für Fragen? Ultraschall, das ist keine Frage. Aber was gibt es für Anamnesefragen noch, die Sie den Patienten gefragt hätten? Müssen Sie in der Nacht zur Toilette gehen? Gute Frage, ja. Einmal muss er zur Nacht zur Toilette, ja, so wie immer, wie seit Jahren schon. Ich verstehe. Kann Ja, bitte. Schön. ich? Sind Ihre Beine dicke? Hat er gefragt, die Beine sind normal. Und wie viel Kissen benutzen Sie zum Schlafen? Ein Kissen, normal. Okay, danke. Ich bin nicht sicher, ob diese gefragt wurden, aber sie treten beim Wasserlassen oder beim Stuhlgang Schwierigkeiten auf. Er hat Stuhlgangprobleme gefragt, aber da gab es keine Probleme. Wasser lassen gab es auch keine Probleme. Ja. Klar, danke. Ist ja keine Probleme. Da wurde gefragt, Reiseanamnese, gell? Habe ich gelesen Ja, irgendwo im leider Chat? nicht. Ja, ist eine gute Frage, ja. Hat aber keine Reise gehabt in den letzten ein, Sind zwei sie voll, sind sie vollständig gehen? Jahren. Gegen Corona, ansonsten hat er jetzt keine neuen Impfungen bekommen seit der Kindheit. Also vermute ich nicht. Was gibt es denn für Ich Fragen? habe eine Frage auch. Ist Ihnen aufgefallen, dass irgendwelche Lymphknotenvergrößerung am Hals oder Achselhöhle oder Leisten? Ja, hat er nicht gemerkt, nein. Ja. Okay, danke. Okay. Herzrasen hat er gefragt, hat er nicht gemerkt. Impfstatus ist auch gefragt worden, ja. Was haben wir noch? Ich habe eine Frage. Bitte schön, ja. Haben Sie das Gefühl, dass Sie unter dem Wasser atmen? Was meinen Sie damit genau? Ja, wie Luftnot, aber das zeigt uns eine ja, Hämoptyse oder Atemfehler. Ich habe es, glaube ich, nicht ganz verstanden, aber also, er ist nicht so, dass er jetzt so wie ertrinken, meinen Sie, unter Wasser, oder? Nein, wie unter Wasser atmen. Unter Wasser atmen. Was ist unter Wasser atmen? Was Das bedeutet bedeutet, Mehmet? ja, Luft braucht mehr. Ja, bei Belastung hat er das Gefühl, dass er nicht genug Luft bekommt, ja. Also zunehmend, ja. Noch eine Frage. Ja. War Ihnen schwindelig oder übel? Kann er nicht so, also nicht beobachtet, nein. Hatten Sie solche Beschwerden früher gehabt? Gute Frage. Nein, das kennt er nicht. Das ist zum ersten Mal so seit dem halben Jahr. Aber der Patient hat gesagt, seit 6 Monaten diese Beschwerden. Zunehmend, ja, schleichend. Ja, schön. Ähnliche Beschwerden müssen wir fragen, oder? Wie ähnliche Beschwerden? Früher, meinen Sie vor 6 Monaten, oder? Ja, ich weiß nicht. Müssen wir fragen? Ich habe eine Frage für Sie. Also kann man fragen, er hat aber jetzt vorher keine Probleme gehabt mit Atmung. Aber kann man natürlich fragen, ob es das früher mal gab, wenn er weggegangen ist, mal wiederkommt, ja. Kann man auf jeden Fall fragen, ja. Husten habe ich, glaube ich, gesehen, das hat er schon gefragt. Das ist ein trockener Husten, aber auch gering, nicht viel. Leichter Hustenreiz, eher trocken, kein Auswurf. Infektionen wurden gefragt, glaube ich, gell? Das ist Ja. nochmal ein wichtiger Punkt. Ja, Sie haben schon Grippe gesagt. Ja. Genau, so ein grippaler Infekt hat er gesagt, ja. Und was habe ich noch an Problemen? Ich Das denke, waren, alle Fragen hat gestellt, hocam. ja, das war schon soweit fast komplett, Können ja. wir als Gespräch anfangen? Gerne, Herr. Bitte Okay. schön, Mustafa. Guten Tag, Herr Oberarzt. Ich habe einen neuen Patient. Darf ich ihn vorstellen? Ja, bitteschön. Gerne. Okay, mein Patient ist Hermann Hesse. Er ist 70 Jahre alt und 80 Kilogramm schwer und 1,80 Meter groß. Ja. Er hat sich wegen seit 6 Monaten bestehender Luftnot vorgestellt. Und bei der Belastung hat er diese Beschwerden, aber seit 3 Tagen hat sich diese Beschwerden verschlechtert, berichtete der Patient. Er hat leichten Husten, aber das war trockene Husten, nicht produktiv Husten. Ja, er hat leichten ein Druckgefühl im Brust. Deswegen, ich habe ein EKG durchgeführt. Wo, rechts oder links in der Brust? Links, ja, im Link, links, ja. Sie Okay. haben schon, er hat schon mir Ja. gezeigt. In der letzten Zeit hatte er eine Grippeinfektion, aber das war's, ja. Er berichtete keine komplikationliche Infektion. Als begleitende Symptome berichtete er nichts, keine begleitenden Symptome. Und vegetative Anamnese ist unauffällig. Ja, er bei dem Patienten wurde Cholezystektomie durchgeführt vor 20 Jahren. Und er hat Hüftarthrose, was Coxarthrose. Er hatte Coxarthrose, deswegen total Endoprothese wurde durchgeführt bei den Patienten. Okay. Und das Jetzt vor ist. kurzem erst, oder wie lange ist das her? Jetzt vor kurzem? Nein, nein, das habe ich nie gefragt, ja. Das Okay. ich habe vergessen. Aber das ist wichtig, glaube ich. Nach der Operation hat er Thrombose und höchstwahrscheinlich Heparin abgereicht diese Patienten. Was gemacht nochmal? Ich habe es nicht verstanden, Herr Parin. Ja, er hat gesagt, er eine Spritze gehabt, nachdem diese Okay, Thrombose. also hat er Ich Heparin gespritzt. habe, das war Heparin, nach meiner Meinung. Ja, ich bin mir nicht Okay, sicher. gut, ja. Gelegentlich nimmt er Ibuprofen ein. Das war 400 Milligramm. Und er hat keine Allergie. Er raucht nicht. Er trinkt gelegentlich Alkohol. Er hat keine Erfahrung mit Drogen. Ihr Vater und Mutter sind verstorben, sind gestorben. Und welchem Lebensjahr habe ich nicht gefragt. Entschuldigung, ja. Und ihr Vater hatte Herzprobleme und Lungenprobleme. Und ihre Mutter hatte Diabetes mellitus und arterielle Hypertonie. Mutter ist an Schlaganfall gestorben. Okay. Sozialanamnestisch berichtete er, er ist Rentner und er hat in einer Fabrik gearbeitet. Das war eine Bremsehersteller, diese Fabrik, und er hat viele Asbestos eingeatmet in der Fabrik, oder Okay. ja, Asbestos war darin. Er ist verheiratet und hat drei Kinder und kein Sport treibt er. Anamnestische Aufgaben deuten Stab Lunge oder Pneumokoniose hin. Meine Verdachtdiagnose ist Pneumokoniose, meine ich. Und für diese Diagnose erhärten. Macht Pneumokoniose einen Säureerguss oder warum denken Sie daran? Pneumokoniose macht Fibrosis im Lunge. Okay, aber hat er nicht gesagt, der Hausarzt hat ihn geschickt wegen Ja. Säureerguss? Ja. Ehrlich gesagt, das verstehe ich, aber warum hat der Hausarzt an diese Fergus denkt, weiß ich nicht. Er hat ihn Ja. untersucht, hat er gesagt. Okay. Ja, Gut, das kann ich nicht. aber okay, dann, die können ja nochmal nachuntersuchen. Wie würden Sie den Patienten untersuchen jetzt, wenn Sie den Ja, Dachdarbsauerguss haben? Oder was für Untersuchungsbefunde können Sie erheben? wir können eine Röntgenaufnahme Nein, nein, der nein. Zuerst müssen Sie was machen, bevor Sie Röntgen machen. Sie haben Ihre Hände, haben die Ihre Ohren, Augen. Ja. Ja. Zuerst ich untersuche körperlich Ja, was machen Sie da? ausführlich, ja. Ich höre den Lungen ab. Wenn ich die Lungengeräusche erniedrigt ist, können wir vielleicht sagen, Okay. es gab einen Erguss oder Fibrosis Okay. auch kann sein, ja. Gut, jetzt hören Sie die Lunge ab. Was hören Sie denn bei einer normalen Lunge, wenn Sie abhören? Was hören Sie bei einem normalen Patienten? Lungengeräusche höre ich. Lungengeräusche, wie nennt man das? Lungengeräusche? Wenn Ja. es Normalbefund ist, was Sie hören im Stethoskop, wenn Sie abhören, wen bezeichnen Sie das? Ja, Einatmung und Ausatmung können wir Nein, hören. Sie hören Atemgeräusche, ja? Atemgeräusche, ja. Atemgeräusche. Und wie sind die Atemgeräusche normalerweise bei einem gesunden Menschen? Normalerweise beim gesunden Menschen sind Atemgeräusche normal, glaube ich. Ja, wie Was kann bezeichnet man man? das? Wie bezeichnet man, wenn es normal ist? Der Fachsprache. Ja, das weiß ich nicht. Das fällt mir ja nicht ein. Vesikuläres Atemgeräusch, ja? Vesikuläres Atemgeräusch. Vesikuläres Atemgeräusch. Atemgeräusch. Und wenn es Okay. pathologisch ist, gibt es zwei Gruppen, Ja. wie oder es, ja, Können wir was ist? nennen Ralle oder Ralle, aber. Was kann das Atemgeräusch noch sein, wenn es Ja, Atemgeräusch können erniedrigt sein, zum Also Beispiel. abgeschwächt nennt man das dann? Abgeschwächtes Atemgeräusch, genau. Abgeschwächten. Oder was ist die Extremform, wenn man gar nichts hört? Ja. Fehlendes Atemgeräusch, ja? Dann hören Sie nichts. Fehlendes Atemgeräusch. Ja. Ja. Was ist die Differentialdiagnose, wenn Sie fehlendes Atemgeräusch haben? Pneumothorax Mhm, können wir genau. sagen, weil Ja. keine, ja. Okay. Jetzt haben Sie noch neben dem normalen vestibulären Atemgeräusch noch andere Geräuschphänomene beim Auskultieren, die Sie hören können, die dann krankhaft sein können. Kennen Sie da welche? Ja, wenn zum Beispiel ein Pneumonie gibt, Was hört man da? ja, zum Beispiel ein Lobar-Pneumonie, können wir ein Lobus Atemgeräusch sich verändert. Ist Aber das? welche, ja, wir können Raller, aber das, Auf wie Deutsch nennt ist man dann auf Do ja, auf Deutsch. Rasselgeräusche. Rassel. Und da gibt es zwei grobe Gruppen von Rasselgeräuschen. Einmal die feuchten und die trockenen Rasselgeräusche, ja? Die feuchten Trocknen. Rasselgeräusche hören Sie wo? Bei welcher Erkrankung zum Beispiel? Ja, zum Beispiel Kardiak-Ödem. Ja, zum Beispiel Zum Beispiel, genau. Herzinsuffizienz können wir Genau. hören. Ja. Und Und trocken können wir diese Pneumokonie vielleicht, kann manchmal so ja. klingen, ja. Aber klassische Trockenrasselgeräusche sind diese spastischen Geräusche wie Bummen, Geben, Pfeifen, ja. Ja. Fast hier, okay. Gut, ja. Asthma, oder da können wir sagen, oder? Gut. Jetzt haben Sie Auskultation gemacht, haben bei dem Patienten auf der linken Seite ein abgeschwächtes Atemgeräusch gehört, ja. Das Differentialdiagnose ist dann einmal der Pneumothorax, haben Sie gesagt. Zweite, was hier wie folgt, Fibrosis. Erguss. Und was ist noch drei? Dritte Möglichkeit noch? Chronische Fibrosis, können wir Kann auch sagen. manchmal sein, ja. Oder was noch? Was noch? Es kann eine bronchial Probleme, ein bronchial Obstruktion kann sein. Zum Beispiel genau Können wir Atelektase. die Atelektasie, aber ich würde Krebs oder Karzinom sein, aber keine Rauchen, Wir keine. sind erstmal bei der körperlichen Untersuchung. Die Ja, Diagnose okay. kommt später. Ja? Okay. Also Sie haben abgehört, aufgehobenes oder abgeschwächtes Atemgeräusch auf der rechten Seite. Wenn es Klassiker ist, ist sogar diese ansteigende Delmosso-Linie. Die können Sie, was lateral ist, dann höher als praktisch medial, als ansteigend ist es manchmal. Kann manchmal sein. Und was machen Sie noch nach dem Auskultieren? Nach dem Auskultieren, ich mache Röntgenaufnahme. Nein, mit der Hand. Das, ja, ich mache Perkussion. Ja, was hören Sie Ja, da? wenn Oder was? ein, ja, wenn gibt es Erguss, wenn es Erguss gibt, wir hören andere Geräusche, wenn wir Perkussion machen. Ja, wie nennt man das dann? Ja, wie nennt man Also Sie auf machen ja Deutsch? einen Klopfschall, gell? Ja, Klopfschall. Wie ist der normal, der Klopfschall bei den normalen Menschen? Wie nennt man den? Ja, Klopfschall ist normal, ja, können man Ja, es sagen. gibt einen Begriff dafür, einen Fachbegriff. Wenn er normal ist, ist er ein sonorer Klopfschall, ja? Sonor, Sonore. ja. Aber das war nur auf dem Thorax, ja, zum Beispiel auf dem Nee, Klopfschall ist Sonora. auch im Bauch, kann man auch im Bauch haben, ja. Klopfschall kann man bezeichnen in der Lunge, normal ist Sonor. Was pathologisch ist, kann es entweder zu viel oder zu wenig sein. Wie nennt man das? Ja, Sono, das, ja, das Was meine ist ich, zum Beispiel was. bei Pneumothorax, Klopfschall, wie ist der? Der Klopfschall ist auch Sono, Also Pneumothorax. Ja, kann weil. sein, aber also im Idealfall ist dann der Klopfschall hypersonor, ja? Die Person, okay. Ja. Und bei einem Erguss ist er dann wie? Hyposona. Ja, oder wie nennt man das auch manchmal im deutschen Fachbegriff? Ja. Weiß ich Gedämpfter nicht. Klopfschall, sagt man dann, ja? Was? Gedämpfter Klopfschall, gedämpft. Erdämpfte. Erdämpfte. Gut, dann, also es gibt noch ein paar andere Untersuchungen, aber die lassen wir jetzt mal weg. Jetzt haben Sie auskultiert, Sie haben abgeschwächtes Atemgeräusch gehört rechts, Sie haben Kopfschall ist gedämpft und bei der Auskultation kann man auch manchmal hören, dass oberhalb des Ergusses dann so ein Entfaltungsknistern manchmal da ist, ja, und die Lunge sich noch entfalten kann. Das ist bei Ergüssen auskultieren. Gut, jetzt haben Sie noch andere Möglichkeiten weiterzumachen. Ja? Jetzt haben wir die körperliche Untersuchung gemacht. Was machen Sie weiter? Nach der körperlichen Untersuchung, Ja. sagen Sie, ich führe eine Röntgenaufnahme von Thorax durch, Ja. Was geht manchmal und schneller in der Notaufnahme? Was ist manchmal schneller machbar? Und vielleicht sogar besser als von vorher. Spirometrie können wir machen. Spirometrie Ist ein bisschen oder aufwendiger. Was geht meistens sehr schnell in der Notaufnahme? Hat eigentlich jede Notaufnahme hat das Gerät, womit sie einen Erguss ganz schnell feststellen können. Ja, Ultraschall Ja, oder richtig. ja. Ja. Das ist die sensitivste Methode, einen Pleuraerguss festzustellen. Ja, genau. Okay. Okay, und Ultraschall. dann können Sie auf jeden Fall noch mal ein Röntgenbild machen. Ja. Ja. Ja. Zuerst, ich habe schon gesagt, Vitalparameter habe ich geprüft. Das Ja, war richtig, ja, das, das ja. war richtig, ja. Macht man auf jeden Fall, ja. Und Aber der war dann, stabil. ja, Also und beim dann, Notfall, Sie können also in der Diagnostik langsam weitermachen nach Routine, ja. ja, körperliche Untersuchung, dann Ultraschall, dann Röntgenaufnahme des Brustkorbs Ja. und dann, ja, Blutabnahme, ja, das können wir machen. Das kann man machen, aber wenn der Patient Luftnot hat, dann kann man ja schon, wenn man den Erguss gesehen hat, was machen dann direkt? Direkt Sauerstoffsättigung Also überprüfe sagen wir mal, ich. Sauerstoffsättigung ist so vielleicht grenzwertig erniedrigt, so Ja, wir 90, können 93. Sauerstoff geben, ja. Ja, Das, das können Sie, ja. aber wenn Sie jetzt im Ultraschall einen riesen Erguss nachgewiesen haben, und dann, was machen Sie dann? Wir machen diese Erguss herausnehmen Wert man das? und ja, Thorazentes, ja, können wir Genau, sagen. Pleurapunktion oder Pleuraparazenthese, ja, richtig. Genau. Erstens, damit Sie dem helfen, akut, dem Patienten akut helfen können, ja, weil dann hat er mehr Platz. Und zweitens machen Sie das aus diagnostischen Gründen, ja? Ja. Warum Wenn machen Sie wir, das? ich habe eine Frage, Herr Oberarzt. Wenn wir keine Pleuralepithion sehen oder Ergus sehen, Ja. dann was machen wir zuerst? Ich glaube, Sauerstoff abreichen, ja, das ist Also wenn Sie auch richtig, im ja. Röntgen nichts sehen, dann machen Sie ein CT. Ja, okay. Und das CT machen Sie aber sowieso. Ja, natürlich, ja. Also auch wenn Sie Erguss sehen, muss man auch ein CT machen dann nochmal, ja? Aber nicht als Notfallmaßnahme, sondern halt dann weitere diagnostische Schritte zu machen, ja? Okay. Aber als Maßnahme, Sie haben viel Erguss, haben punktiert, damit der Patient besser Luft bekommen kann. Und was machen Sie mit dem Erguss? Das Ja, ist die richtige Maßnahme. dieser Erguss ist sehr wichtig für uns. Ja. Wir sollen diese substanzhistopathologische Untersuchung machen, Genau. ob es Krebs oder andere Zelle gibt oder Ja. ob es eine Infektion Erreger gibt, Okay. sollen wir diese Flüssigkeit untersuchen. Also Zytologie und Mikrobiologie, Mikrobiologie, ja, richtig. Aber Mikrobiologie. was ist manchmal der erste Ja, Untersuchungsfaktor, den man macht? wir können Erguss. diese Erguss transuda oder exsuda. Wir können das Richtig. sofort bemerken, wenn Richtig. es wenn es weiß ist, können wir denken, dass es wegen einer Infektion sein, Also, höchstwahrscheinlich. Aber wir Also, wenn es können. weiß ist, dann ist es Eiter, dann ist es ein Pleura-MPE, ja? Ja, Das ist ja. Worst Case, das ist schlimmstenfalls. Aber wie sieht ein normaler Pleura-Erguss aus, normaler Pleura-Erguss? Ja, normale Pleuraerguss, wir können sagen, das Paraneoplastik-Syndrom sein, vielleicht. Normaler. Wie sieht der aus, wenn Sie einen normalen Pleura-Erguss haben? Normale Pleuraerguss, Sie meinen Sie Transuda oder ganz normale, keine. Ja, also Ja, eigentlich was meine ich für. ganz normal, wobei, also Sie haben recht, den sieht man ja nicht, nur wenn man einen Patienten aufmacht bei der Operation, sieht man das, aber sagen wir mal, Ja. es ist ein Transsudat, wie sieht der aus, der Erguss, wenn Sie punktieren? Ja, das sieht wie ein Wasser, ja. Das, Können wie wir sagen. klares Wasser oder wie sieht es aus? Nach meiner Meinung wie klar Wasser, aber ich bin mir nicht sicher, ja. Also ein bisschen gelblich verfärbt, also wie so Okay. seröse Flüssigkeit sieht es aus, ja, aber genau. Okay, Und dann kann es, wie kann Exudat aussehen? Exodat ist weiß, ja, weiß oder gelb. Weiß ist das Eiter meistens. Also Exudat sieht auch so aus, wie Transudat manchmal, ja. Das kann man nicht unterscheiden teilweise. Manchmal kann aber Exudat so ein bisschen verfärbt sein in Form von Bernsteinfarben. Haben Sie schon mal gehört? Bernstein. Bernsteinfarben. Bernsteinfarben. Genau, Bernstein ist auf Türkisch Kehribar, gell? Bernstein. Kehribar weiß ich auch nicht. Ja, das Kehribar ist Bernstein, ja. oder? Sag mal. Okay. Und was kann noch sein? Wie kann er noch aussehen, wenn Exudat ist und Ja, vielleicht wir können Hämatom sehen oder Blut sehen. richtig, also Das ist auch wichtig. hämorrhagischer Ja. Pleuraerguss, richtig, sehr gut. Ja. Genau, ja. Genau, also können Sie optisch schon mal grob einschätzen. Und wie unterscheiden Sie Transudat vom Exudat? Zuerst billig Diagnos können wir Ja, unterscheiden. manchmal sehen die gleich aus. Das ist Ja, manchmal dann einfach, ja. wir können Proteinelektrophorese vielleicht Ja, machen. oder einfach Proteingehalt messen, genau. Ja. Ja, Ja, Proteingehalt genau. Damit messen. können Sie dann festlegen, ob es Exsudat oder Transsudat ist, richtig, ja. Okay, und was für Ursachen gibt es denn, wenn Sie ein Transsudat haben? Was ist dann als Ursache wahrscheinlich? Ja, Transplant, ja. Ich habe schon gesagt, es kann ein Paraneoplastik-Syndrom verursachen, Bei vielleicht. Transsudat eher selten. Ja, Aber Sie haben oder schon. ein viral Infektion kann verursacht werden, vielleicht. Ja, Vielleicht also Coxsackie, Entzündung, ja, Adenovirus. wobei virale Entzündungen dann auch oft schon exudative Veränderungen machen können. Also das würde ich jetzt glauben, dass es dann eher exudat ist, auch wenn es nicht so stark Okay. ist. Aber Sie haben schon gefragt in der Anamnese an Patienten, ne, wo das Erguss immer herkommen kann. Habe ich, ja. Ja, was haben Sie gefragt, den Patienten? Ob er dicke Beine hat, Es haben Sie gefragt zum Beispiel. Gell? Warum denn? ah ja, das Unfall, ja, habe ich gefragt. Unfall, ja, aber Sie haben auch nach dicken Beinen, ob die Beine dick sind, haben Sie Ah, gefragt. ja. Warum? Lungenembolie, ich meine. Bei Lungenembolie sind die Beine aber nicht dick. Wo sind die Beine dick? Bei welcher Krankheit? Lymphödem oder Lymphangioödem können Kann wir sein, sagen. aber Filariasis. Sie sind jetzt mal Internist und denken mal an ein wichtiges Ja. Organ im Körper. Ja. Herzinsuffizienz. Herzinsuffizienz. Genau. Ja. Können wir Lungenödem und Transudativ Richtig, Pleural zum Effusion Beispiel, haben. Ja, genau. Ja. ja. Also Herzinsuffizienz ist das klassische Beispiel oder auch alle Formen von Hypoprotein oder Hypoalbuminämie, also zum Beispiel jetzt, Leberzirrhose ist oder Können wir auch Enterokolitis. sagen, Renalinsuffizienz, vielleicht können wir diese Situation haben, ja? Kann auch mal sein, ja, richtig, ja. Ja, das wären so Okay. typisch Beispiel Transsudat. Häufigste für Transsudat ist Herz, ja. Okay, Und verstehe. das Exsudat haben Sie schon gesagt. Es ist ein Ja. Malignom, gell? Bösartige Veränderung machen Exsudate. Ja, Ja, mal warten. Pleural Infiltration von Krebszellen können diese Exsudat verursachen. Richtig. Außerdem Paraneoplastik-Syndrom vielleicht können verursachen und außerdem Infektionen Richtig, können diese ja. Genau. Exsudat verursachen. Welche Infektion ist denn so, was man typischerweise Ja. immer denken muss an Exsudat? Streptococcus Das pneumoniae wäre das können normale sagen. Oder Lobert-Pneumonie. Viren. Ja, Ja, was ich meine, Viren. ist etwas spezifischer. Eine spezifische Entzündung. Ja. Was, kennen Ja. Sie eine spezifische Entzündung oder an der Haut? Ja, ich könnte schon, aber jetzt das kann ich nicht daran erinnern, ja. Okay, hat der Patient in der Anamnese was angegeben? Ja, Nein. Grippe hat er gesagt. Ja, zum Beispiel, aber es ist keine spezifische Entzündung. Influenza oder Meine ich nicht. Coxsackie. Was berichtet als Kind hat er was gehabt, ne? Wissen Sie doch? Ja, Tuberkulose, ja. Ja, richtig. Also bei Exsudat müssen Sie auch immer an Tuberkulose denken, ja? Okay, Ja. Ja. das verstehe ich. Gut, okay, jetzt haben wir. Also Sie haben ihn punktiert. 2 Liter haben Sie rausgeholt und das war Exsudat, leicht hämorrhagisch. Mikrobiologie gemacht und haben jetzt da keinen Nachweis und waren jetzt auch keine Tumorzellen zu sehen. Was machen Sie als nächstes? Ja, nächstes, CT haben wir gesagt, gell? CT machen. ja, Thorax-CT sollen wir Ja, machen. genau. Und Okay. Sie haben ja gesagt, Sie haben einen Verdacht, dass das eine Erkrankung ist, die mit seinem Beruf zu tun hat, gell? Ja, Durch Asbest. ja. Aber die Das war Schlussfolgerung eine. ist nicht Pneumokoniose, sondern eine andere Krankheit, die asbestbedingt ist. Kennen Ja, Sie die? das fällt mir Pneumokonios ein, Ja. Asbestosis. Ich glaube, wir können das nachweisen, durch ein CT zu haben, glaube ich, oder Kann man durchführen, manchmal bekommen. durchzuführen. Also Pneumokoniose kann man im CT zwar sehen, aber Sie können die Ursache nicht meistens nicht finden. Aber was Ja. eine Krankheit macht denn Asbest, eine bösartige Krankung? Was ist denn eine bösartige Krankung, die Asbest Ah, verursacht? ja, Mesothelioma. Ja, Mesothelioma, das ist ein, Chloramphenicillin, ja, richtig. Ja. Chloramphenicillin auch. Und da Ja, können Sie im CT auch verschiedene Zeichen sehen, zum ja. Beispiel die Pleuraplaques oder diese Tafelbergphänomen, sagt man da. Ja, oder Manchmal Schrumpf. auch Tumoren trägt, ja. Ja. Gut, und so haben Sie CT Chloramphenicillin, ja. gemacht, sehen nur Erguss, sonst keine Auffälligkeiten, keinen Tumor. Was machen Sie als nächstes? Sie kriegen also Mikrobiologie war frei, keine Tumorzellen, aber ist exudat. Was machen Sie als nächstes bei den Patienten? Spirometrie sollen wir jeden Fall machen, glaube ich, Was ja. meinen Sie? Spirometrie, Spirometrie, ja, haben Sie gemacht, ja. Lungenfunktion, ja. Wo hat Restriktionen, klar, weil er Guss hat, aber sonst keine Auffälligkeiten, ja. Aber was Habe noch ich zu klären, die Diagnose? jetzt Destriktionsprobleme, ja, richtig? Haben Sie durch Ihr Guss, Destriktion. ja. Ja, im CT haben wir nichts gesehen. Dann können Nichts wir Spezifisches. vielleicht bronchial Spiegelung oder bronchial Lavage sollen wir machen, vielleicht Bronkoskopie meine ich. Bronchoskopie kann man machen, aber im CT hat er jetzt in den zentralen Bronchien keine Auffälligkeiten gehabt. Es ist alles nur Erguss gewesen. Kann man aber machen, ja. Ist richtig? Okay, da haben Sie auch gemacht, auch nichts gefunden. Was machen Sie als nächstes? Nächstes. Ja. Erguss geht nicht weg, hat keine Entzündungsparameter. Also, unklar, keine Herzinsuffizienz. Was machen Sie? Ja. Dann müssen Sie das Ganze nochmal versuchen, histologisch zu klären. Und das macht man am besten mit einer Videothorakoskopie, ja? Eine Videothorakoskopie. Videothorakoskopie, dann an die Pleura zu inspizieren und gegebenenfalls Proben zu entnehmen aus der Pleura, die anfällig sind, ja. Biopsie, genau, ja. Ja, Biopsie sollen wir machen, okay. Ja, das wären so die. Aber wo sollen wir Biopsie einnehmen? Pleura, Aus Sie der meinen? Pleura, ja. Viszeral und Parietalpleura, dort da, wo Sie halt Auffälligkeiten sehen. Wenn Sie keine Auffälligkeiten sehen, kann man trotzdem biopsieren. Und den Pathologen fragen, ob er irgendwelche spezifischen Entzündungen da erkennen kann, ja. Okay, das verstehe ich. Ja, richtig. Gut, das war, habe ich Sie ziemlich gelöchert, ja, mit Fragen. Ja. Gibt es sonst noch irgendwelche Fragen oder Kommentare von? Ich gehe jetzt kurz mal in den Chat rein. Versuche mal zu gucken, was da Lungenemphysem, habe ich jetzt nicht, Tuberkulose, TVT, Tuberkulose haben wir gesagt, ja. Also beim Verdacht. Biopsie. Bei Tuberkulose-Verdacht müssen Sie halt auch gucken, also wenn die Biologie nichts erbringt, also Sie machen ja dann meistens so eine Direktfärbung, Zielnesenfärbung. Manchmal sieht man das, aber damit ist, wenn sie negativ ist, nicht ausgeschlossen. Das heißt, Sie müssen Kulturen anlegen. Manchmal dauern die Kulturen halt 4 bis 6 Wochen. Und dann kann man, wenn man auf die Kulturen wartet, auch mal zum Beispiel einen Quantiferon-Test machen, ja, oder früher den Tuberkulin-Test zum Beispiel, ja. Ich Damit habe man. eine Frage, Herr Oberarzt. Wenn dieser Patient ein Stablunge gehabt hätte, was würden wir sehen am CT? Ja, Fibrosis Ja. würden wir unbedingt sehen, ja, das ist Wäre ja. ja, Also es wäre. ein Pleuraerguss bei Staublunge ist extrem selten. Das ist eine Komplikation von irgendwas anderem. Also normalerweise macht eine Pneumokoniose jetzt keinen Erguss, normalerweise. Okay, verstehe. Ja. Ja. Gut. Sonst habe ich jetzt keine weiteren Fragen oder Kommentare gesehen.